testament to dust of urchin lettuce, okay? Dass jederzeit zu mir steht, mich liebt und einen Scheiß gibt, was sie erzählt. Ein Sugar Babe, das weiß, wie geil es ist. Ne Gangster Bitch, die schießt und nie beleidigt ist. Ne Überbraut, die für mich lügt und sich boxt. Mich Typ versaut, sich nie fügt und stöhnt, wenn wir bochen. Wie wenn sie Jimmy trinkt, randaliert und danach kotzt. Wie wenn sie mich auf Viva sieht, stolz ist und damit protzt. Ne Iced off Bitch, heiß auf mich. Wir trinken Dawn, ficken Long, die einfach tight drauf ist. Wie wenn sie Beef hat, nicht lang fackelt und einfach schießt. Wie wenn ich auf Tour bin, stets wartet, nur ein Mann liebt, die sich meinen Namen auf den Arm tätowieren lässt, die jeden Abend auf mich wartet, sich chauffieren lässt. Ob im Studio oder zu meinen Homes, um mich zu finden, ich bräuchte 100 Hoes, um dich zu finden. Ho!